Der erste Komponist ist Andreas Domen. Sie hören sein Stück Tempo Giusto für großes Orchester mit Schlagquartett-Solo. Das Schlagquartett Köln musiziert zusammen mit dem WDR-Sinfonieorchester. Dirigent ist Stephen Asbury. Thank you.

Das Schlagquartett Köln und das WDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Stephen Asbury mit Tempo Giusto von Andreas Domen. Herbert Henk spielt jetzt das Klavierstück Abgeschiedenheit von Walter Zimmermann. Thank you. Thank you. Applaus für Herbert Henk, 1987 im Audimax der Uni Bamberg. Er interpretierte das Stück Abgeschiedenheit aus dem Zyklus Vom Nutzen des Lassens von Walter Zimmermann. Jetzt die Kammersinfonie Schöne Welt von Klaus Ospalt. Er ist auch der Sprecher dieser Aufnahme von 1991. Die Frauenstimmen sind Gisela Müller, Susanne Pfitschler und Dietburg Spohr. Arturo Tamayo dirigiert das Ensemble Modern. nicht sehr gut und ging. Nein, nein, nicht sehr gut und ging ich nicht sehr gut bestellt. Nein, nein, hüte nichts, drum ging ich nie. Nein, vor drum ging nach einem wieder, nach einem Jahr drum. Nein, vor ja, dennoch vor, nach einem muss ich sagen. Nein, vor noch muss ich sagen. War gut, dennoch drum nach einem Jahr. War gut, der war schön, dennoch schön, schön, schön. Nein, drum ging der schön, schön, schön, dennoch. Zwar gut, der schön, dennoch nicht sehr gut drum. Nein, nein, der zur Hüte schöne, zwar gut, nicht sehr drum. Zwar schön, schön, schön, der Hüte drum. Zwar nicht sehr gut, da schön drum ging, muss ich sagen. Na, ein, zwar gut, nicht sehr gut, schön, schön, schön drum ging. Nein, nein, der zur Hüte schöne, zwar gut, der denn fort noch, muss ich sagen. Zwar gut, dennoch drum. Ja, war gut, der war schön, dennoch schön, schön, schön, ne, drum ging der schön, schön, schön, dennoch muss ich sagen, der Hüte, zwar gut, der schön, schön, schön, ne, der Hüte, drum zwar nicht sehr gut, da schön, drum ne, ging, muss ich sagen, zwar gut, nicht sehr gut, schön, schön, schön, drum ging, der zu Hüte, schön, ne, zwar wohl, der nicht sehr schön, der war nach ein, nicht sehr dennoch, war so, dann, so, da bin ich gestorben, bin ich so, da gestorben, bin ich gestorben, also bin ich so, da, als so, gestorben, bin ich mein Vater, als Kind, wie gestorben, hat mich wie verborgen, hat mich gern in ein, verborgen, so, dann bin ich gestorben, bin ich so, da gestorben, bin ich gestorben, also, als bin ich so, dann, also, als gestorben, bin ich mein Vater, als Kind, wie gestorben, hat mich wie verborgen, hat mich gern in einer Sterbeachtel, die gestorben, am Bo, als den Stand so rauf an gerannt, doch der hat schön, die am Bo, sofort den Stand hat so, der Hüte war als Kind, wenn so schön, ne, ein Irrschön, dennoch zwar Wut vor ein Ärger. Das Kind ein Irrschön, schön, hat erkannt, der das ist gar nicht, geht nicht, gar nicht, der gar sagt, der war. Kennen seine Eier, ein die Eltern schon sind vor, denn sei ist gar nicht, das dort ist gar nicht, hat erkannt, denn sei, war denn auch schön, ihr nicht ein, ihr so, nein, nein, das Kind ist gar nicht, nicht gar ist das gar nicht, liegt ein, ihr denn sei dort seine Lebens, die sind noch, sind noch, nein, nein, denn schöne Irrtum. Vor sind noch rot, noch sind sie lebensrot. Denn hier, nein, nein, gar nicht doof, was kennt ihr, liegt da ihr zum Eltern schon so, sind so noch lebensrot. Nein, nein, und freut, nein, nein, schön, schön, schön, denn sich nein, noch lebt, denn die Bensrotze Röte war. Nein, nein, erhöht dann schon so, sind vergeht denn diese schön, denn schön, nein, Bens kein Zeit vergeht, Bens denn die nein, rot, Bens lebt, freut, denn sie war gar nicht schön, denn die Zeit ja meines Lebens, Bensrot, denn diese Römer. Denn kein Zeichen schön, ne, ne, schön, denn die, nein, nein, sehr Römer, denn kein Zeichen meines Lebens, die, nein, denn schöne Melde, da kein Zeichen und freuten sie, die Eltern schon so sich, nein, nein, denn kein Zeichen, denn diese Lebensrotchen, meine schön, schön, schön, ne, die, nein, nein, ist gar nicht, nicht gar, ist das Kind tot, gar nicht, denn die, es war ein so vielen Schrei, der nicht, es war, muss ich sagen, der mir so froh, nein, nein, denn noch, es war gut, nein, nein, ich, der, der meinen Mund befeuert. Es war der, der es war. Es war gut, nein, nein, im Kreise, der meinen Mund befeuert. Es war der, der es war. Es war der Orgentau, nein, nein, im Kreise, der war der meinen Mund. Schön, schön, es war wohl der war. Im dennoch schön, wo der war. Der mich so froh, der Leute mich, der noch muss ich sagen. Nein, nein, es war wohl der war. Im der Familie Effner einen, ja, es war gut, muss ich sagen, es war ein so, war ein, es war ein so, es war nicht so, der Vogel, es war gut, nein, der schön, dennoch, es war gut, schön im der Familie, schöne, der schöne, ne, ne, ne, Hüten, muss ich sagen, es war gut, der war. Thank you. Thank you. Kammersinfonie Schöne Welt von Klaus Ospalt. Mit Gisela Müller, Susanne Pfitschler, Dietburg Spohr, Klaus Ospalt und dem Ensemble Modern unter Leitung von Arturo Tamayo. In diesem Concerto Bavarese auf Bayern 2 jetzt Oral Evidence von Klaus Treuheit. Die Interpreten sind Charlotte Walterspiel und Gunther Pretzel Viola sowie Klaus Treuheit an der Orgel. Thank you. Thank you. Thank you. Klaus Treuheit, 2015 an der Orgel der Neustädter Kirche Erlangen, mit seinem Stück Oral Evidence, an dem Bratschen Charlotte Walterspiel und Gunther Pretzel. Letzter Programmpunkt in diesem Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist der St. Vitus Dance von Joachim Schneider. Wir hören das Ensemble für Neue Musik Würzburg unter Leitung von Androsch Homori. Thank you. Thank you. Der St. Vitus Dance von Joachim Schneider mit dem Ensemble für Neue Musik Würzburg unter Leitung von Andras Homori.